Deutschlandfunk. Kommentar. Großbritanniens Premierministerin Theresa May hat die EU um eine Fristverlängerung des Brexits bis zum 30. Juni gebeten. Es sei sinnlos, alle 6 Wochen eine neue Frist zu setzen oder die Briten in einem Wutanfall jetzt vor die Tür zu setzen, kommentiert Friedbert Meurer. Der April ist der grausamste Monat, so beginnt das berühmte Gedicht »Das wüste Land« von T.S. Eliot. Der britische Generalstaatsanwalt Geoffrey Cox wusste es heute aus dem Stegreif zu rezitieren. Ja, es ist grausam und wüst. Die Brexit-Saga geht weiter und dass sie am 30. Juni beendet sein wird, ist eher unwahrscheinlich. Theresa Mays Wunsch, den Brexit bis zum 30. Juni zu verschieben, ist von der EU schon einmal abgelehnt worden. Der Termin wäre geeignet, die Ende Mai in allen EU-Mitgliedsländern stattfindenden Europawahlen in ein heilloses Chaos zu stürzen. Aber May will nicht zu Hause dafür verantwortlich gemacht werden, wenn es zu einer Verschiebung des Brexits um ein ganzes Jahr kommt und die Briten sich an der Europawahl beteiligen müssen. Das genau wird die EU ihnen wohl abverlangen. Die Hardliner auf der Insel könnten damit sogar leben. Hauptsache, der verhasste Vertrag tritt nicht in Kraft. Das Problem sind die Europawahlen. Die Vorstellung, dass die Britinnen und Briten am 23. Mai doch wieder das Europaparlament mitwählen, ist für viele ein schlechter Scherz oder wahlweise ein Albtraum. Es würde den Verdacht nähren, dass die Politik den Brexit verhindern will. Markus Fisch, einer der Brexit-Heißsporne im Parlament, appelliert schon an die einfachen Mitglieder der Konservativen, den eigenen Kandidaten für das Europaparlament die Hilfe zu verweigern. Nach dem Motto, stellt eure Tische und Schirme in den Fußgängerzonen doch selber auf. Und wenn dann 73 britische Abgeordnete tatsächlich wieder in das Europaparlament zurückkehren, könnte die Zeit danach statt des Aprils grausam werden. Jacob Rees-Mogg, einer der Brexit-Anführer, ruft die eigenen Abgeordneten schon jetzt auf, alles zu sabotieren. Den Haushalt der EU, den Aufbau der europäischen Armee, die Europapolitik des französischen Präsidenten Macron. Aber was soll eine nochmalige kurze Verschiebung bringen? Mays Taktik, ihre Abgeordneten weich zu kochen, funktioniert nicht. Und der Prozess, dass May und Oppositionsführer Jeremy Corbyn sich einigen, braucht wohl Zeit. Ja, das alles ist grausam und rüttelt an den Nerven. Aber es ist sinnlos, alle 6 Wochen eine neue Frist zu setzen oder die Briten in einem Wutanfall jetzt vor die Tür zu setzen. Großbritannien verlässt dann die EU, wenn es soweit ist. Wann und ob überhaupt dieser Zeitpunkt kommt, lässt sich jetzt leider nicht vorhersagen.